Übung 10, Nachrichten hinterlassen. Sprechen Sie erst die Mustersätze nach und hören Sie dann die Gespräche. Ein Herr Schiller hat für Sie eine Nachricht hinterlassen. Ein Herr Schiller hat für Sie eine Nachricht hinterlassen. Ein Herr Schiller hat für Sie eine Nachricht hinterlassen. Ja, auf den warte ich. Er verspätet sich um ungefähr eine Dreiviertelstunde. Oh je, eine Dreiviertelstunde. Naja, haben Sie jedenfalls vielen Dank.